Amen. The word of the king. And not the word of a king. Amen. And if the word of a king can be so powerful, just like that of Daniel we read. Und wenn das Wort eines Königs so kraftvoll sein kann, on wie Sunday. Das, was wir über Daniel gelesen haben, amen. Am Sonntag. Just like Daniel, genau the book Daniel. Of Daniel we read. If the word of just a king wenn das Wort eines can Königs be so solid that, so solide sein that kann, it must surely come to pass. Dass es auf jeden Fall seinen Zweck erfüllen muss. That nothing can change it. Dass nichts nicht quer Not kann, even the king himself. Nicht mal der König kann sich dagegen stellen. Is somebody getting it? Mm. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. We were there on Sunday. Wir waren da am Sonntag. Where a natural king could not violate his own word. Wo der natürliche König nicht gegen sein eigenes Wort arbeiten in spite konnte, of the pain. Trotz seiner Schmerzen. Are you getting it? Mm. In spite of the sleepless night. Trotz der schlaflosen Nacht. Praise the Lord. Yeah. Amen. In spite of the trouble. Trotz der, his Sorge, heart was so troubled. Sein Herz war voll von Sorge. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. So also the death of John the Baptist. So auch der Tod von Johannes dem Täufer. Amen. Amen. If you go there, Matthew 14. Wieder hingehen, Matthäus 14. In verse 9, the king was so, he was sorry. Der König, ihm tut, tat es Let's go leid. There, please. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 14. Matthäus 14. The king was sorry. Dem König tat es leid. Because he knew that John the Baptist was different. Er wusste, dass Johannes der Täufer anders ist. Is somebody getting it? Mm. Matthew 14. Matthäus 14. In verse 9. Vers 9. And the king was sorry, nevertheless, for the oath's sake. And then which sat with him at meat, he commanded it to be given to her. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If the word of a, just a king, wenn das Wort eines Königs must be fulfilled, erfüllt werden muss, and much more the word of our heavenly king. Wie viel mehr das Wort unseres himmlischen Königs? Amen. Are you getting it? Yeah. And that's why the world today, yes, there's death. Ich finde das Wort, die Welt heute. I don't even want to go there today. On Sunday we go there. Am Sonntag werden wir darauf eingehen. The reason why man has to die. Der Grund, weshalb on der Sunday Mensch we sterben go there. Muss, am Sonntag werden wir darüber reden. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The death of John the Baptist. Der Tod von Johannes dem Täufer. Herod to a teenager. Herodes und ein Teenager. No matter how small you are. Egal wie klein du bist. Is somebody getting it? An oath is an oath. Ein Schwur ist ein Schwur. A promise is a promise. Ein Versprechen ist ein Versprechen. Is somebody getting it? No matter how young you are. Egal wie jung du bist. A teenager, just a teenager. Look at Matthew 14. We are already here. Let's read it. Matthäus 14. At that time, Herod, the tetrarch, heard of the fame of Jesus. Matthäus 14, 1. And said unto his disciples, this is John the Baptist. He is risen from the dead. And therefore, mighty works do show for themselves in him. Verse 3. For Herod had laid hold of on John and bound him and put him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife. Verse 4. For John said unto him, it is not lawful for thee to have her. Praise the Lord. Hallelujah. You know, they hate the truth. Sie hassen die Wahrheit. They hate the truth. Sie hassen die Wahrheit. Amen. They love lies. Sie lieben Lügen. They love to be deceived. Sie lieben es, in die Irre geführt zu werden. Are you getting it? Praise the Lord. Verse 5. And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet. Amen. That was the beginning. Das war der Anfang. But when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them. No, Satan also celebrates. Der Teufel feiert auch. Praise the Lord. Yeah. Amen. We come here again. And please, Herod, verse 7. Whereunto he promised with an oath to give her whatsoever she would ask. And she being before instructed of her mother, said, give me here John Baptist's head in a charger. What are you going to do with somebody's head? Was willst du mit dem Kopf? The wicked world. Amen. And the king was sorry. He did not want this, you know, John the Baptist to die. He was sorry. Are you getting it? Amen. Nevertheless, for the oath's sake. And then we sat with him at meat. He commanded it to be given her. Just a little girl. A teenager. A promise is a promise. Ein Versprechen ist ein Versprechen. Does it matter your age? Egal wie jung du bist. Does it matter the time? Egal die Zeit. Nothing can change it. Nichts kann das ändern. Praise the Lord. Halleluja. And that's why we should be grateful of Christ Jesus. Wir müssen dankbar sein für Christus Jesus. That is word are yea and amen. Wort ja und amen. His promises for us. Seine Versprechen an uns. They will never go without accomplishing what he sent it to do. Sie werden niemals unerfüllt bleiben. Praise the Lord. Halleluja. Remember, he said he's coming back. Erinnert euch, er hat gesagt, er kommt so that we'll be with him forever. Wir für immer bei ihm sind. Praise the Lord. Halleluja. We are already with him. Wir sind schon mit ihm. He is in us, we are in him. Er ist in uns, wir sind in ihm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Verse 10. And he sent and beheaded John in the prison. And his head was brought in a charger and given to the damsel. And she brought it to her mother to eat. Praise the Lord. Hallelujah. To eat. Amen. Was looking for somebody's head to eat. Praise the Lord. Yeah. In verse 12, and his disciples came and took up the body and buried it and went and told Jesus. You can see how they were one with one another. Is somebody getting it? How they were one with one another. John the Baptist died. Johannes der Täufer ist gestorben. The disciple did not go to the natural family. Die Jünger sind nicht zur natürlichen Familie gegangen. To go and inform them. Um sie zu informieren. Look at what happened. Guck mal, was passiert ist. What are we to do? Was sollen wir machen? Is somebody getting it? You know, they were completely out of this world. Sie waren vollkommen raus aus dieser they Welt. They were here, but not of here. Sie waren hier, aber nicht von hier. Is somebody getting Halleluja. It? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You remember that of Daniel? Auch das von Daniel. You know, Daniel was, you know, because of what the king demanded. Wegen dem, was der König gefordert hatte. Are you getting it? When he got home, als er zu Hause war, he did not go to the natural family. Er ist zur natürlichen Familie he went to the three Hebrew boys to discuss it with them. Um ihn zu reden. I feel somebody getting it. The question is, who are your friends? Die Frage ist, wer sind deine Freunde? Who are those you trust? Wem vertraust du? You better trust God's children. Vertraue lieber Kindern Gottes. Because trusting God's children is trusting Christ Jesus. Kindern Gottes vertrauen, das heißt Jesus Christus zu trauen. You can never trust Christ Jesus without trusting the Christ that you see today. Du kannst niemals Christus Jesus trauen, ohne den Christus Jesus zu trauen, den du jetzt vor dir hast. That you are living together. Mit dem du zusammenlebst. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You better learn to trust one another. You must learn it. It's a must. Amen. It's a big deal. It's eine große Sache. The Lord never joke with it. Und der Herr, der nimmt das nicht auf die leichte Schulter. He said, be one with one another. Seid eins miteinander. Are you getting it? How can you be one with one another without trusting one another? Wie könnt ihr eins miteinander sein, wenn ihr einander nicht vertrauen könnt? Amen. Praise the Lord. Halleluja. Who are your friends? Wer sind deine Freunde? Who are those that you pour your heart to? Wer sind die, mit denen du dein Herz ausschüttest? Are you getting it? Und denen du dich beratest? And who are those you keep your words away from? Und wer sind die Leute, vor denen du deine Worte verbirgst? Are you getting it? That you know, for you don't trust them. Für dich, du vertraust sie nicht. But you know that the Lord trusts them. Aber du weißt, dass der Herr. It is you that don't trust them. Aber du vertraust sie nicht. And not the Lord. Aber der Herr vertraut ihnen. Are you getting it? Praise the Lord. Please trust one another. Bitte vertraut einander. Let us live happily, joyfully. Wir sollen glücklich miteinander zusammenleben. You know, Jesus, he talks about it so much. Jesus hat so oft darüber gesprochen. He said, love one another. Miteinander. Love, that, you know, it was repeating it and repeating it. Er hat es wiederholt und wiederholt. That is how the world will know that I'm you are me. So wird die Welt wissen, dass ich in euch bin und ihr in mir. That you belong to me. Dass ihr zu mir gehört. Are you getting it? Amen. No matter the disagreement. Egal wie die Diskussion oder die Auseinandersetzung. Are you getting it? No matter, immediately let it be, this is my flesh and blood. Lass zu, dass schnell dir klar ist, das ist mein Fleisch und Blut. He said, in the world you will have problems. In der Welt wirst du Probleme haben. There will be problems. Probleme geben. But there should be no division. Aber es sollte keine Spaltung geben. We must be one. Wir müssen eins sein. It's a must. Es ist ein Muss. You like it or not. Ob dir das passt. It is a command from heaven. Das ist ein Befehl aus dem Himmel. It is the system of heaven. Das ist das System des Himmels. Amen. Again, verse 12. Verse 12. And his disciple came and took up the body. I love you so much. Amen. And buried it. And went and told Jesus and not John's mother. Others. The natural family. Is somebody getting it? It's just, you can see it. It's a relationship with the only true God. The only parents they now have is Christ Jesus. The only brothers and sisters they now have is Christ Jesus. The only, if you know, wife, the husband, whoever, friends they now have is Christ Jesus. We are in the world, but not of this world. Verse 13. When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart. And when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities. John the Baptist was beheaded. Johannes der Täufer wurde enthauptet. It did not keep the disciples away from Christ. Aber es hat die Jünger nicht von Christus ferngehalten. Is somebody getting it? He did not even visit him in the prison. Hat ihn nicht im Gefängnis besucht. Because it's not about the flesh. Es geht nicht um das Fleisch. It's about the spirit. Den Geist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Amen. A king keeping to his own word. Ein König, der sein eigenes Wort hält. We have been going to a king keeping to his own word. Wir haben darüber gesprochen, dass ein König sein eigenes Wort hält. By God's grace. Durch Gottes Gnade. On Sunday. Am Sonntag. We will go into that of the king keeping to his own word. We have been going through a king keeping to his own word. But on Sunday, we'll be going through the king keeping to his own word. Wir haben jetzt in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass ein König sein Wort hält. Aber am Sonntag werden wir darüber sprechen, dass der König sein Wort hält. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, verse 6 of this very place. Matthew 14. Matthäus 14. Herod's birthday. Herodes Geburtstag. Satan celebrating. Der Satan feiert. Celebrating birthday. Einen Geburtstag feiern. You can see their life. Du siehst ihr Leben. Praise the Lord. Whatever you celebrate. Was immer wir feiern. You are going to choose who you celebrate. Wir werden entscheiden müssen, wen wir gerade feiern. Is it that Christ or Satan? Entweder Christus oder There's Satan. No other way. Es gibt keine dritte Partie. There are only two here on earth. Nur zwei Mächte gibt es auf Erden. You are never married to a person. Du bist niemals verheiratet mit einer Person. You are either married to Christ or you are married to Satan. Du bist verheiratet mit Christus oder mit dem Satan. Praise the Lord. Halleluja. You are going to choose who you celebrate. Wir müssen entscheiden, wen wir feiern. Amen. You know that they celebrate birthday does not mean we don't celebrate birthday. Dass sie Geburtstage feiern, heißt nicht, dass wir nicht Geburtstage feiern. Is somebody getting it? We celebrate birthday of Christ Jesus. Wir feiern Geburtstag, weil wir feiern den Geburtstag von Christus Jesus. Amen. They also celebrate birthday, but the birthday of Satan. Sie feiern auch Geburtstage, aber den Geburtstag des Satans. Amen. The book of Revelation said there is joy in heaven 24/7. There's celebration in heaven 24/7. Es gibt Feierlichkeiten im Himmel 24/7, sagt die Bibel. Heaven is full of joy. Der Himmel ist voll von Freude. You know that song? Joy, joy, joy. Heaven is full of joy. Joy, joy. I hope you know it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. There is no sadness in heaven. Es gibt keine Trauer im Himmel. And that's why if you are sad, it's not normal. Deswegen, wenn du traurig bist, ist nicht normal. And that's why once you are sad, you should know that you are not in heaven. Deswegen, wenn du traurig bist, musst du wissen, du bist nicht im Himmel. Praise the Lord. It's like the temperature. You know, the thermometer you use to test temperature. Das ist dieses Thermometer, mit dem du deine Temperatur abmessen kannst. Through your joy, you can know you are in heaven. Durch deine Freude kann man erkennen, dass du hier bist oder hier auf Erden. Is somebody getting it? Praise the Lord. Our joy is supposed to be 24/7. Unsere Freude muss 24/7 sein. It should not be, you know, up and down. Es sollte kein Hoch und Tief sein. So today you are happy, you are so joyful, you almost jump into fire. The next day, somebody have to ask what is wrong. Heute bist du glücklich und springst herum und morgen siehst du aus wie 7 Tage Regen. Man muss dich wieder aus irgendeinem Loch ziehen. There is no sadness in heaven. Es gibt keine Trauer im Himmel. Amen. Amen. You know, there we have our thermometer. Wir haben unser Thermometer. That we use to check things. Das wir benutzen, um Dinge zu prüfen. If we are in heaven or not. Ob wir himmlisch gesund sind oder nicht. Are you getting it? If we are in faith or not. Ob wir im Glauben sind oder nicht. If you are worried. If you are in worries. You are so full of worries. You know you are not in faith. Wenn wir sind wir nicht im Glauben. Are you getting it? Faith and worries, they are opposites. Und Sorgen sind Gegensätze. If your mind is full of Christ, you will rejoice. Wenn deine Gedanken voll sind von Christus, there will be no worries. Da wird es keine Sorgen geben. But if your mind is full of yourself, und deine Gedanken voll von dir selbst, it's full of I don't have, I don't have, I don't have. Voll von ich habe nicht, ich habe nicht. My past, my present, my future. Voll von meiner Vergangenheit. You see my hand. Gegenwart und it's not in your hand, it's in the hand of Christ. In deiner Hand liegen. Praise the Lord. Dann ist Trauer vorprogrammiert, aber es ist nicht in deiner Hand, sondern in der Hand. The life you now have is not your own life. Das Leben, was du jetzt hast, ist nicht mehr dein. That life is a special life. Das Leben ist ein besonderes that is Christ Jesus alone. Was Christus Jesus he bought that life with a price. Er hat dieses Leben bezahlt. He paid with his own blood. Er hat mit seinem eigenen Blut bezahlt. Is somebody getting Amen. It? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. That should be enough joy for us. Das sollte genug Freude sein. That our life, the new life we now have, is being paid with bezahlt, God's blood. Mit Gottes Blut. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. You can knowingly or unknowingly celebrate Satan. Du kannst wissend und unwissend den Satan feiern. Is somebody getting it? Knowing or unknowingly. Wissen und unwissend. You can celebrate Satan. Kannst du den Satan feiern? Amen. Ja. Amen. Amen. No one can unknowingly celebrate Christ. Niemand kann unwissend Christus feiern. You choose to celebrate him. Du entscheidest dich, ihn zu feiern. Is somebody getting something here? We choose to celebrate him. Wir entscheiden uns, ihn zu feiern. Amen. Amen. The Lord can use. He can use you without you knowing that he is just using you. Der Herr kann dich nutzen, ohne dass du weißt, dass er dich nutzt. He can go through anything to be there for his children. Er kann durch alles gehen, um für seine Kinder da zu sein. And they will not even know that he is just there for his children, und, using them. Diese Sache, diese Person wird nicht mal wissen, dass der Herr durch sie gerade geht, um für Kinder Gottes da zu sein. But to be Christ is never without knowing. Christus zu sein, das bist du nicht unbewusst, da stolperst du nicht herein. Are you getting it? Nein. Ja. Praise the Lord. Ja. Amen. Amen. A king is completely opposite a president. Ein König ist das Gegenteil von einem Präsidenten. Amen. Amen. You know, we do what they do. Wir tun, was sie tun. The birthday, for example. Geburtstag beispielsweise. We celebrate birthday. Wir feiern Geburtstage. Amen. Amen. We go to work. Wir gehen zur Arbeit. They might even be going to the same job. Und verrichten sogar die gleiche Arbeit wie sie. Amen. Amen. We eat and drink. Wir essen und trinken. Just like them. Wie die Welt. Sleeping and waking up like them. Gehen schlafen und stehen auf. Amen. Amen. The difference is they don't do what we do. Der Unterschied ist, dass sie nicht das tun, was wir tun. Amen. Amen. We believe Christ alone. Wir glauben an Christus Jesus. That's what allein. They don't do. Und das tun sie nicht. Is somebody getting ja, something here? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. We depend on his finished work alone. Wir verlassen uns auf sein fertiges Werk allein. Our desire, our value, our focus is Christ alone. Unsere Wünsche, unser Fokus. That is what they don't do. Ist Christus Jesus allein, und das haben sie nicht. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Again, a king is completely opposite to a president. Ein König ist das Gegenteil von einem Präsidenten. If a king can be completely opposite to a president, if a king, wenn ein König das Gegenteil von einem Präsidenten ist, how much more the king, wie viel mehr der König, is completely opposite to a president. Wie viel mehr ist der König das Gegenteil eines Präsidenten? Is somebody getting it? A king and a president, then the king and a president. Und der König und der Präsident. Praise the Lord. Halleluja. We must know how great we are. Wir müssen wissen, wie groß wir sind. Amen. Amen. The king is opposite both. Der König ist das Gegenteil von beiden. To a king and to a president. Das Gegenteil von einem König und das Gegenteil von einem Präsidenten. Amen. Amen. We are kings. Wir sind Könige. And not a king. Nicht ein König. But the king. Aber der König. Is somebody getting it? Mm. The king is greater than a king. Der König ist größer als ein König. To be the king is greater than to be a king. Der König zu sein ist größer als ein König zu sein. You don't need the blood of Christ Jesus to be a king. Du brauchst nicht das Blut von Jesus Christus, um ein König Without zu sein. Without the blood of Christ Jesus, which is God's blood, you can never be the king. Ohne das Buch von Jesus Christus kannst du niemals people are getting der König it. Sein. Yeah. Amen. Amen. No one need the finished work of Christ to be a king. Niemand braucht das fertige Werk von Jesus Christus, um ein König zu sein. Is somebody getting it? Yeah. But without the finished work of Christ Jesus, aber ohne das fertige Werk von you can never be the king. Können niemals der König sein. You don't, you know. Praise the Lord. Halleluja. No Moses can make you the king. Kein Mose kann dich zum König machen. Ten Commandments cannot make you the king. keine 10 Gebote könnte ich zu dem König machen. It is only the finished work of Christ. Nur das fertige Werk von Jesus Christus. It's, I hope you are getting it. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. There's nothing like the King without Christ Jesus. Es gibt keinen König ohne Christus Jesus. The King. Der König. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. We are kings. Wir sind Könige. And not president. Und nicht Präsidenten. Amen. Not even a king. Nicht mal ein König. But the King. Sondern der König. Amen. It is a blessing for whoever a king accepts something from. For a king to accept something from you, it's a blessing. Es ist ein Segen, wenn ein König von dir etwas annimmt. How much more the king? Wie viel mehr, wenn der König etwas von dir annimmt? Are you getting it? Mm. For a king to accept something from you, it's a great favor. Dass ein König von dir etwas annimmt, ist eine große Gunst. How much more the king? Wie viel mehr der König? Amen. Is somebody getting it? Hallelujah. Amen. Amen. We are there for, you know. We are there for the King. Wir sind da für den König. Praise the Lord. Halleluja. And it's a privilege. Das ist ein Privileg. Amen. Amen. Don't allow it to be by force. Lass nicht zu, dass es ein Just love ist, it. Sondern liebe es. Amen. Amen. Don't hate it. Hasse es nicht. Is somebody getting it? Mm. Don't see it as a heavy job. Sieh es nicht als Last. Just see it as your life. Sieh es als dein Leben. That without it, there is no life. Dass ohne ihn gibt es kein Leben. Amen. Mm. Praise the Lord. Halleluja. A king has power over all the people. Ein König hat Kraft über all die Menschen. How much more the king? Der König. Is somebody getting it? Mm. When a king gives you money, wenn ein König dir Geld gibt, it is called favor. Es ist eine Gunst. Is somebody getting it? A king never bribes. Ein König, besticht niemanden. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Because everything belongs to him, even the people. Weil alles gehört ihm, auch die Is Menschen. Somebody getting it? Amen. How will you bribe what belongs to you? Wie kannst du das bestechen, was dir schon gehört? Oh, somebody is Amen. Getting it. Who are you? Wer sind wir? Are you the king? Sind wir der König? You are greater than a king. Wir sind größer als ein Everything König. Belongs to you. Alles gehört Amen. Uns. Amen. We are not bribing anybody. Wir bestechen niemanden. Praise the Lord. Halleluja. We must know who we are. Wir müssen wissen, wer wir sind. That is why they are all revelation. Deswegen ist das alles offenbart. The Lord is revealing to wie us. Der Herr uns offenbart. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The earth is the Lord. Die and the fullness thereof. Die Erde gehört dem Herrn und die Fülle davon gehört auch dem Herrn. Amen. Amen. Every property in the kingdom belongs to the King. Jeder Besitz im Königreich von Jesus Christus gehört uns. Every property, jeder Besitz, even in the natural kingdom, auch in einem natürlichen belongs König, to that King. Gehört einem König. Are you getting it? How much more the King that is called the King of Heaven? Und wie viel mehr that everything, even those kings, everything here on earth, even those kings that said those things belong to them, belong to him. Auch dem König gehört alles, auch die Könige dieser Welt gehören ihm. Praise the Lord. Halleluja. When a king gives you money, wenn ein König dir Geld gibt, it is called favor. Es ist eine Gunst. Amen. Amen. How much more the king? Wie viel mehr der König? It's a blessing. Das ist ein Segen. Amen. Amen. A king never give bribe. Ein König besticht niemanden. Because everything belongs to him. Weil alles ihm gehört. How much more the king? Wie viel mehr der König? Are you getting it? When a president give you money, wenn ein Präsident dir Geld gibt, it is called a bribe. Ist das Bestechung? Praise the Lord. Halleluja. Because the people never belonged to the president. Weil die Leute nicht dem Präsidenten gehören. The country never belonged to the president. Das Land gehört nicht dem Präsidenten. It's a matter of time they will change him, put somebody else. Es ist eine Frage der Zeit. Is somebody getting it? Abgewählt, dann es wird ihm neues gewählt. I hope somebody is getting it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let us be delivered. Lasst uns erlöst sein. Let us allow Christ to deliver us. Lasst zu, dass Christus uns erlöst. From the bondage of religion. Von der Gefangenschaft von Religion. From the bondage of what they call good, bad or evil. Von der Gefangenschaft von dem, was diese Welt schlecht und gut nennt. Praise the Lord. Hallelujah. What they call things and what we call things are two different things. Dass die Welt definiert und was wir definieren, ist nicht das Gleiche. Amen. Amen. You already know what they call, you know, bastard, for example. Bastarde beispielsweise. Bastard. Bastarde. Amen. Now, if you call somebody bastard here on earth, it's something very harsh. Wenn du hier auf Erden jemanden einen Bastard nennst, ist etwas sehr Fatales. The real bastards are those without Christ. Aber die wahrhaftigen Bastarde sind die Leute ohne Jesus Christus. Are you getting it? Amen. It's there is in Hebrew 12. If you das go there. Steht in Hebräer 12. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. What they call sin. Was sie Sünde nennen. You know, it takes revelation to know all this message. Es braucht Offenbarung, all diese Botschaft zu They must come from the Holy Spirit himself. Das muss vom Heiligen Geist selbst kommen. No education can give them to you. Keine Bildung kann dir das geben. Are you getting? No gift in this world can give them to you. It's revelation. Kann dir das geben. Es ist Offenbarung. Praise the Lord. Hallelujah. What they call sin. Was die Sünde nennen. You know what they call sin today. Ihr wisst, was diese Welt Sünde And Jesus revealed to us what he calls sin. Und Jesus hat uns offenbart, was Sünde nennt. He says, sin is because you believe not on me. Die Sünde John 16. Ist, weil wir nicht an ihn glauben. Praise the Lord. Hallelujah. When I preached this message years ago, people were arguing with me. Als ich vor Jahren diese Botschaft gepredigt habe, haben viele Leute mir das gesagt. I thank the Lord that their eyes are now open to Aber the truth. Ich danke dem Herrn, dass ihre Augen geöffnet sind zur Wahrheit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And somebody might ask, what is the limit? Und man würde sich jetzt fragen, okay, was ist denn jetzt die Grenze? What is the main limit? Was ist die Grenze? Are we just to be doing everything? Können wir jetzt einfach alles machen? Or doing whatever? Was we go to Romans 6. Wir gehen zu Römer 6. He said, shall we live in sin that... I hope you know that. Praise the Lord. Hallelujah. He said, how shall we that are dead to sin? Live in sin. Da steht, sollen wir in der Sünde leben, damit die Gnade noch größer wird. Nur Gott vermeide, sondern die, die in der Gnade sind, sind keine Sünder mehr. No, again, somebody might ask, where is the limit? Man fragt vielleicht, wo ist das die Grenze? The question should be, where is our focus? Die Frage sollte lieber sein, wo ist unser Fokus? Are you getting it? The question should be, where is our focus? Wo ist unser Fokus? On Christ or on us? Auf uns oder auf Christus? Amen. If you go to Philippians 4, wenn wir auf Philippa 4 gehen, Paul said, I can do all things. Sagt Paulus, ich kann alles through Christ. It's not without Christ. Nicht ohne Christus. Amen. Mm. Philippians 4, verse 13. Philippa 4, Vers 13. Praise the Lord. Hallelujah. I can do all things through Christ. Ich kann alles tun durch Christus. Amen. Amen. And not some few things through Christ, but all. Alles kann go there, Christus please. Sein. Praise the Lord. Hallelujah. Our focus should not be on ourselves. Unser Fokus what we do. Darf nicht auf uns liegen und das, was wir tun. Our focus should be on Him. Unser Fokus muss auf Jesus Christus liegen. Philippians 4, verse 13. Philippa 4, Vers 13. Amen. Amen. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, I can do all Amen. things through Christ Jesus. Ich vermag alles durch Christus. Amen. Once my focus is He, wenn mein Fokus auf I hear His voice. Dann höre ich seine Stimme. Are you getting it? On Him alone. Auf ihn allein, dann höre ich auch nur seine Once my Stimme. Focus is Him alone, wenn mein Fokus auf ihn allein I know ist, the direction to dann go. Weiß ich auch, in welche Richtung ich gehen That's will. Why, you know, in John 14, deswegen Johannes 14, they asked Him, you know, Thomas said, we don't know the way. Show us the way. Hat Thomas gesagt, wir kennen den Weg nicht. Zeig uns den Weg. Is somebody getting it? And Jesus said, I am the way. If your focus is me, you will know the way. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Wenn dein Fokus auf mir liegt, dann wirst du den Weg kennen. If you value me alone, wenn du mich you will know the way. Allein wertschätzt, Are you getting dann wirst it? Du den Weg kennen. If I am, if it is me alone, that is your desire. Wenn Ich And it's not something else attached to it. Dein Wunsch bin nicht irgendetwas anderes. You will know the way. Angeheftet ist, dann kennst du den Weg. Amen. Amen. Amen. Then you will hear the voice of the Holy Spirit. Dann hörst du auch die Stimme des Heiligen Geistes. If not, you will hear the voice of yourself. Sonst wirst du deine eigene Stimme hören. And go to another direction. Einen anderen Weg einen anderen Weg einschlagen. Praise the Lord. Halleluja. Again. Once your focus, your desire, your value is Christ alone. Unser Fokus, unser Wunsch, Christus Jesus allein. The Holy Spirit will direct you. Wird der Heilige Geist uns leiten. Because He is the one in control. Denn er ist derjenige, der in Kontrolle ist. Amen. In control. He is fully in control when your focus is just Christ alone. Er ist voll in Kontrolle, wenn dein Fokus auf Christus allein ist. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The Holy Spirit is for us and not against us. Der Heilige Geist ist für uns, nicht gegen uns. The Lord is our provider. Der Herr ist unser Versorger. But we still go to work. Wir gehen immer noch zur Arbeit. Is somebody getting it? Our going to work is obeying His voice. Unser zur Arbeit gehen ist seiner Stimme gehorchen. Is somebody getting it? If you look at Abraham, uns Abraham anschaut, remember when he said he is our provider. Als er gesagt hat, er ist unser in Genesis 22. In 1. Mose you remember 22. That? When the son, when Isaac asked him, where is the lamb? Als Isaac you remember that? Isaac ihn gefragt hat, wo ist das Lamm? Das he Schwein. Said, the Lord will provide himself a lamb. Als er gesagt, der Herr wird für sich selbst sorgen. Is somebody getting it? Because it is himself. Denn es ist er selbst. Abraham did not see himself as somebody else. Aber hat sich selbst nicht als jemand anderes gesehen. He was the one the Lord sent to go and do, to go and make that sacrifice. Er war derjenige, den der Herr geschickt hat. If you listen carefully to the or read carefully what you know what the reply he gave his son. Wenn du die Antwort ganz klar durchliest, die er seinem Sohn gegeben hat. Even then. Auch damals. Let's go there, please. Let's go there. Praise the Lord. Halleluja. Genesis 22. 1. Mose 22. Seven and eight. 1. Mose 22, 7 and 8. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here am I my son? And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide himself and not provide us. Please learn how to speak. Wir müssen lernen, wie wir sprechen. Are you getting it? Gesagt, you know, Gott wird für sich selbst sorgen. Nicht für uns. You know, if we want to do things today, we will say, God will provide us. Is somebody getting it? Himself, because it's all about Him. Everything, they were created by Him and for Him. Gott wird für sich selbst sorgen. Alles wurde für ihn und von ihm erschaffen. Are you getting it? Just stop seeing it that He will give it to you. Or He has given it even to you. He has given it to Himself. Hör auf, das so zu sehen, als ob er es dir noch geben wird oder es dir schon gegeben hat, sondern dass er es schon sich selbst gegeben hat. Amen. Is somebody getting? Amen. Don't separate yourself from him. Trenne dich nicht von Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Even if you look at it here, Abraham did not separate himself from the only true God. Hat sich selbst nicht vom wahrhaftigen Gott getrennt. Amen. He was the one going to do the sacrifice. Er war derjenige, der dieses Opfer tun sollte. He needed the sacrifice, the lamb. Er brauchte das Brandopfer. He said the Lord will provide himself. Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. A lamb for a burnt offering. So they went both of them together. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. You know, look at it. He said they went together. They did not stop there. The Lord is my provider. It's not full stop. They still continue the journey. Versorger ist kein Punkt, sondern es ging weiter. Are you getting it? Sie haben ihre Reise dennoch the journey continue. Weiter. I hope you understand. Genau, sie haben diese Reise dennoch fortgesetzt. Yeah. So they went both of them together. They continued with the journey. Sie sind weiter mit der Reise. Though the Lord was their provider. Auch wenn der Herr ihr Versorger ist. Amen. There was no standstill. Da war kein Stillstand. Amen. Amen. I was going to our different jobs. Zur Arbeit zu gehen. Including even to the market. Auch zum Trödelmarkt zu gehen. Are you getting it? He's obeying the voice of Christ. Ist der Stimme des Herrn alleine. He is the one providing for himself. Er ist derjenige, der für sich selbst sorgt. We are not the one doing that job. Wir sind nicht diejenigen, die He is the one doing that job for himself. Er tut diese Arbeit für sich selbst. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Abraham did not see himself doing whatever he was doing for the Lord here. He believed the Lord was going to do everything for himself. Aber hat nicht gesehen, dass er gerade was für den Herrn tut, sondern dass der Herr gerade für sich selbst etwas tut. I hope you understand. The Lord is our healer. Der Herr ist unsere Heilung. But we still go to the doctor. Aber dennoch gehen wir zum Arzt. And even take tablets. Und nehmen Medikamente. Praise the Lord. Hallelujah. Or drugs. Amen. Amen. Because because we never go to man, we go to him. Weil wir nicht zu Menschen gehen, sondern zu ihm. Our doctor is not man. Unser Arzt ist nicht der Mensch. The Christ. Aber Christus Jesus. Is somebody getting it? Mm. You must learn. Das müssen wir lernen. All these are deliverance. All das ist Erlösung. Amen. Befreiung. You are going to see your doctor. Don't see it as you are going to see man, but you are going to see Christ. Wenn du zum Arzt gehst, sehe es nicht als ich treffe jetzt einen Menschen, sondern ich treffe Christus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He never do anything for his children without himself. Er tut niemals was für seine Kinder ohne sich. That your body is too special. Dieser Körper von dir. For a natural man to handle. Das ist ein natürlicher Mensch. It will even confuse them. They cannot handle it. Es wird ihnen sogar verwirren, dieser Körper. Amen. Amen. You know, as Satan, he went through the serpent. Der Satan so also he go through things or doctors or so whoever for durch, us. So geht der Herr auch durch Menschen oder Dinge durch für uns. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Whatever we take is Him. Whatever we take, we swallowed any tablet. Immer wir einnehmen, we swallow Christ. Die Tablette, die wir einnehmen, ist Christus Jesus selbst. That is Amen. The system of heaven. Das ist das System des Himmels. You don't swallow what they swallow. Du nimmst nicht das you don't eat what they eat. Du isst nicht das, was sie essen. We eat Christ always. Wir essen Christus ständig. Are you getting it? That is the system of heaven. Das ist das System des Himmels. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And that is why no fear of any side effect. Deswegen sollten wir keine Angst haben vor irgendwelchen Nebenwirkungen. You know, side effects. No drugs or whatever they take. There's always, you know, all these treatments, they have different side effects. Bei Medikamenten gibt es immer oft in the natural world. Gibt's immer Nebenwirkungen. Amen. In der Welt. Praise the Lord. Hallelujah. We're not in the kingdom of heaven. Aber nicht im Königreich des Himmels. We don't have anything that is not Christ. Wir haben nichts an uns, was nicht Christus ist. Nothing that is not Christ ever come to nichts, us. Was nicht Christus kommt auf uns zu. There is no sicknesses and diseases in heaven. Es gibt keine Krankheiten und Seuchen im Himmel. There is no side effects in heaven. Nebenwirkungen im Himmel. The kingdom of heaven das Königreich is based des on Christ alone. Basiert allein auf Christus Jesus. Not on us and Christ. Nicht auf uns und Christus. Are you getting it? It's Christ alone, please. Christus allein. Amen. Amen. It is based on what he did for us alone. Es basiert auf dem, was er für uns getan hat, allein. Amen. Amen. And it is seeing what he did for us alone. Und es ist auf das schauen, was er allein für uns and getan not hat. Seeing what he did and what we do. Und nicht schauen auf das, was the er getan hat together. Und was wir tun. He did it. Er hat es getan. But I have to do something. Aber ich muss immer noch was tun. Praise the Lord. Because you are doing something, it's himself doing that very something. Weil dieses etwas tun, das ist er selbst, der es durch dich hindurch tut. I will repeat this again. No one can do anything for him without him. Niemand kann etwas für ihn tun, ohne ihn. Praise the Lord. Halleluja. It is not both sides. Es ist nicht beide, but one side. Auf beiden Seiten, nur Amen. Eine Seite. See him alone. Seh ihn allein. It is then the Holy Spirit is in charge. Nur dann ist der Heilige Geist in Kontrolle. If it is Christ alone. Wenn es Christus alleine ist. Amen. Amen. If it is you and Christ, wenn es du und Christus bist, the Holy Spirit is not involved. Ist der Heilige Geist nicht involviert? If there's anything added to it, irgendwas hinzugefügt wird, you tie the hand of the Holy Spirit. Dann binden wir dem Heiligen Geist die Hände zu. Not even a little you. Nicht nur, should be involved, es darf please. Kein bisschen von dir involviert sein. Stop seeing your effort. Hör auf, deine Mühen zu sehen. See him doing everything. Sondern sehe ihn, der alles tut. Amen. Yes. Amen. Because that little you will bring pride. Weil dieses kleine etwas von dir, diese kleine Mühe von dir. Satan loves that little you. Der Satan liebt dieses kleine bisschen that von you dir, still have. Was du immer noch hast. And it will bring pride. Und es wird Stolz bringen. He will use it. Er wird es benutzen. For his own purpose. Für seinen Zweck. A little you plus Christ will open the door for Christus. The. For the spirit of pride to come in für den Geist von Stolz, um reinzukommen and do his job. Um sein Werk zu vollbringen. Amen. Amen. A little you ein bisschen and von Christ. Dir und Christus. No matter how big Christ is. Egal wie groß Christus just ist, a little ein you bisschen can, von dir can dilute it. Kann es verwässern. Praise the Lord. Halleluja. It will open the door for Satan to come in and do his job because he has his own job. Es wird die Tür für den Satan öffnen, um sein Werk zu verrichten. Praise the Lord. Halleluja. We see completely what he did for us. Wir müssen vollkommen sehen, was er für uns getan we consider hat. Him alone. Wir erachten ihn allein. And never us. Und nicht uns. Amen. Amen. Amen. He said all our righteousness. All unsere Gerechtigkeit. Are as filthy rags. Ist ein dreckiges Tuch. No matter that small, it's so dirty. Egal wie klein es ist, it pollutes everything. Unrein und wird alles verunreinigt. In Isaiah 60, let's go there. Isaiah 60. Jesaja. Praise the Lord. Halleluja. Isaiah 64. Jesaja 64. Vers 6. Vers 6. But we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags. You see there? All our righteousness, your righteousness without Christ, is as filthy rags. Jesaja 64, Vers 5. Unsere Gerechtigkeit ohne Christus Jesus ein beflecktes Kleid. And we all do fade as a leaf. And our iniquities, like the wind, have taken us away. Praise the Lord. When did we start seeing? Praise the Lord. When did we start allowing our focus to be on what we do? Wann haben wir angefangen, unseren Fokus auf das, was wir tun, zu richten? Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Our focus should be on what he did. Unser Fokus muss auf dem liegen, was er getan hat. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We go to Galatians 3. Quickly go there, please. Galater 3. Okay. Galatians 3. Galatians 3, 1 to 5. Galater 3, 1 bis 5. O foolish Galatians, who had bewitched you, that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ have been evidently set forth, crucified among you. Verse 2. This only would I learn of you. Receive ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith. Work of the law means what you do. Die Werke des Gesetzes heißt das, was du tust. Or depending on his faith. Oder sich what auf he did. Glauben verlassen auf das, was getan hat. Are you getting it? Are you so foolish? Having begun in the spirit, are you now made perfect by the flesh? Have you suffered so many things in vain, if it be yet in vain? He therefore that ministered to you the spirit, and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law, or by the hearing of faith? Praise the Lord. Hallelujah. Verse 6 said, even as Abraham believed God, and it was counted to him for righteousness. Amen. Vers 6 steht, dass Abraham an Gott geglaubt hat und es ihm als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Paul is saying here, who bewitched you? Paulus sagt, ihr werdet euch verzaubert. How to live the life of Christ. Wie wir das Leben von Christus Jesus. Is by allowing our focus to be on what he did for us alone. Indem wir unseren Fokus haben auf das, was für uns getan hat. And never what we do. Und niemals auf dem, was wir tun. We are not under law, but under his grace. Wir sind nicht im Gesetz, sondern in seiner Gnade. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. No matter what you do, it can never save you. Was immer du tust, es kann dich nicht retten. Amen. Amen. If it is based on you. Wenn es auf dir basiert. If you are the one doing it. Wenn du derjenige bist, der es tut. Amen. Amen. That you did not give somebody a bribe does not mean you are saved. Dass du jemanden nicht bestochen hast und nicht bestochen hast, weiß ich, dass du errettet bist. Praise the Lord. Halleluja. It is not what man and religion call evil. Es ist nicht das, was der Mensch und Religion. But what Christ call evil? Was sagt Christus dazu? Even the old. Auch im Alten. Remember, Abraham lied. Not even once. Nicht einmal. He was supposed to be guilty. Er hätte schuldig sein müssen. Is somebody getting it? Even Samuel. Samuel came late. Auch Samuel. Remember the story with King Saul. Mit König Saul. Nobody is supposed to blame King Saul. Aber niemand man dürfte eigentlich König Saul. Hell, blame is supposed to go on. Schuldig sprechen. You know, let us. Praise the Lord. Halleluja. We will not go to that of Abraham. You already know it. Even his son Isaac. Auch sein Sohn Isaac. The same thing. Auch das Gleiche. It is not what man and religion call things. Ist nicht das, was but what Christ called things. Religion Dinge nennt, sondern was must know that. Christus dazu. Let us be aware. Lasst uns dem bewusst sein. And be rooted unto the throne of grace. Und verwurzelt sein in diesem Thron der Gnade. Amen. Amen. That's Hebrew 4, verse 16. Das ist in Hebräer 4, Vers 16. Amen. Amen. Let's go there, please. Hebrew. Hebrew 4, verse 16. Hebräer 4, Vers 16. He said, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Praise the Lord. Hallelujah. Why am I Christ? Wieso bin ich Christus? It is not because of me. Nicht wegen mir. But because of him. Sondern wegen ihm. Amen. Amen. Amen. If it is me, I'm not qualified. Wenn es mich ginge, wäre ich nicht qualifiziert. It is me. If it is me, I will never be qualified. Wenn es mich ginge, wäre ich niemals qualifiziert. But because of him, I'm qualified. Wegen ihm allein bin ich qualifiziert. Him alone. Wegen ihm alleine. Remember when Peter walked on the sea? Als Petrus auf dem Wasser lief. At the beginning, he was under grace. Am Anfang war er in der Gnade. Under grace means your focus is Christ. In der Gnade bedeutet, dass dein Fokus auf Christus liegt. Once your focus is on the on Christ completely, you are under grace. Wenn dein Fokus auf Christus alleine liegt, bist du. But later he took his focus away from Christ. Aber später hat seinen Fokus weggenommen. He started looking, you know, he was now under law. Und war dann unter dem Gesetz. Is somebody getting it? He began to sink. Er fing an zu sinken. Oh, it's so dangerous. Because before you go there, you don't even know that you are under law. Amen. But later, he was now under law. Started seeing the wind. Und fing an, das, den Wind zu sehen. You see now the wind or yourself. Und für den Wind oder dich selbst. You see as something outside Christ. You are under law. Wenn du immer noch was hinzufügst, außerhalb von Christus, mit Christus Jesus, bist du immer noch unter dem Gesetz. Yeah. Are you getting it? Yeah. Anything outside Christ, once you start seeing it, you are under the law. Alles außerhalb von Christus, wenn du anfängst, das zu sehen, bist du unter dem Gesetz. It is him alone that is under grace. Er allein ist unter der Gnade. The truth is bitter. Die Wahrheit ist bitter. Painful. Schmerzhaft. To the flesh. Für das Fleisch. You know, we always say it. Das sagen wir immer. The flesh that is so used to what man and religion call things. Das Fleisch, was so daran gewöhnt ist, was Menschen Religion Dinge nennen. Are you getting it? The flesh that is so used to what man and religion call good. Das Fleisch, was call bad, call evil. Daran gewöhnt ist, was der Mensch gut und schlecht nennt. What they call sin. Was sie Sünde nennen. The flesh is so used to what they call sin. Das Fleisch so gewöhnt an das, was sie Sünde nennen. He's used to running away from what they call sin. Das Fleisch daran gewöhnt, vor dem wegzulaufen. Are you getting it? They're not used to believing Christ. Aber nicht gewöhnt daran, an Christus Jesus allein zu glauben. Is somebody getting it? Once there is anything seeing you, you know, it's threatening you, you can just, but you know, to get out of Christ, sometimes you don't even know. For the Sünde, nochmal wiederholen. The flesh, das Fleisch, let me say this again. The truth is bitter. Die Wahrheit ist bitter. And it's painful. Und schmerzhaft. For the flesh. Für das Fleisch. Are you getting it? The flesh that is so used to what man and religion call things. Das Fleisch, was so daran gewöhnt ist, was Menschen wie Menschen und Religion Dinge definieren. What they call good. Was sie gut nennen. What they call bad. Was sie schlecht nennen. What they call bribe. Was sie eine Bestechung nennen. What they call sin. Was sie Sünde nennen. Praise the Lord. Halleluja. What they call evil. Was sie bösartig nennen. Amen. Amen. We should be used to what Christ called evil. Wir müssen gewöhnt sein an das, was Christus Jesus bösartig nennt. Und das hassen wir. And not what they call evil. Und nicht das, was sie bösartig nennen. Is somebody getting it? The flesh already know what they call evil. Das Fleisch weiß schon, was sie bösartig nennen. And it's one with them. Und ist eins mit ihnen. Are you getting it? And that is why when the truth comes, it's not fighting what they call evil. Bekämpft in your body that is already used to it. Sie I don't know if somebody is getting it. Woran du schon gewöhnt bist. And it's a problem. Das ist ein Problem. Sometimes you don't see the flesh in that way. Manchmal sieht man das Fleisch auf diese Are Art you getting Weise it? Nicht. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We are different from them. Wir sind anders als diese Welt. We must stop seeing ourselves. Wir müssen aufhören, uns selbst zu sehen. Like them. Und selbst so wie sie zu sehen. Amen. What they do. Was sie tun. And what we do. Und was wir tun. Are two different things. Ist nicht das Gleiche. They might look alike. Vielleicht sieht es gleich aus. But our motive, our value, our desire, they are different. Motiv, unsere Wünsche sind anders. Is somebody getting it? We are different from them in all things. Wir sind in allem anders als diese Welt. In all ways. In allen Wegen. In all and not in some. In allem, aber nicht in einem. Genau. Are you getting it? We are different. Amen. Anders. Again, what we do. Was wir tun. And what they do. Und was sie tun. Are not the same. Nicht das Gleiche. Their motive. their value, their focus, their desire. Everything for us is Christ. Everything for them is themselves. They are never the same, please. Darkness and light can never be the same. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Again, their motive. Their value, their focus, their desire, who they work for. Für wen sie arbeiten. We are not working for man, but for Christ. Die, arbeiten nicht für Menschen, our Christ. Chef is not man, but Christ. Unser Chef, unser Vorgesetzter ist nicht der Mensch, sondern Christus. Amen. We never work for the same people. Wir arbeiten nicht für die gleiche Person. Amen. Again, we are different. Wir sind anders. We may go to the same job. Wir gehen zur gleichen Arbeit. But we are different. Aber wir sind anders. We may eat the same food. Wir essen die gleiche Nahrung. But we are different. Wir sind anders. What and what we eat are different food. Though they are the same food, naturally. Wir essen nicht das gleiche, auch wenn es natürlich gesehen das gleiche ist. Is somebody getting it? Praise the Lord. We breathe in and breathe out the air. Amen. Wir atmen die Luft ein und aus. We don't breathe in the same air. Wir atmen and breathe out the same air. Luft wie sie und sie. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. No matter what we do, egal was wir tun, they are not the same. Es ist nicht gleich. The earlier we know all this, the better. Umso schneller wir das erkennen, umso besser für uns. We may even be selling the same thing, but it's not wir the same thing. Wir verkaufen nur das Gleiche, aber es ist nicht das Gleiche. Praise the Lord. Hallelujah. We may even be in the same market, but not the same market. Wir sind vielleicht auf dem gleichen Markt, aber nicht auf dem gleichen Markt. Amen. Please, we must know. Wir are not wissen, the same. Dass wir nicht gleich sind. What made David different? Was David unterschieden hat. Amen. So sorry. What made Daniel different? Was Daniel unterschieden hat. From them. Von ihnen. Was not because he was not doing what they were doing. Weil sie nicht das getan haben, was nicht das getan, was sie getan haben. Did you read the book of Daniel again? I don't know. If you read it, you can see Daniel was working for that king that was. All those kings that were idol worshippers. Daniel hat für diese Könige gearbeitet, die alle Götzendiener waren. Praise the Lord. Yeah. But he was not working for them. Aber er hat nicht für sie gearbeitet. He was working for the Lord. Er hat für den Herrn gearbeitet. Amen. Yeah. He was not doing what they were doing. Er hat nicht das getan, was die getan haben. Because of his focus. Wegen seinem Fokus. Your focus changes everything. Dein Fokus verändert alles. Your motive changes everything. Dein Motiv ändert alles. Your value changes everything. Deine Werte, das was du wertschätzt. It makes whatever you are doing different. Es macht alles was du tust anders. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. His focus, his desire, his value was on the only true God. Sein Fokus und sein Wert war auf dem einzig wahrhaftigen Gott. He was doing the same job like them. Er hat die gleiche Arbeit getan wie sie. He knew that all the kings were all idol worshippers. They were not worshiping the only true God. He knew. Er wusste, dass diese Könige, für die er arbeitet, dass das Götzendiener waren. But he was still there working for them. Da, um für sie zu arbeiten. As if he was working for them. So als ob er für sie gearbeitet was working hat. For Christ. Aber er hat für Christus gearbeitet. Amen. You know in 1 Corinthians 5. In 1. Korinther 5. Say who to run from. Für wen wir fliehen sollen. It's not even the people in this world. Und nicht mal die Menschen dieser Welt. Amen. Let's go there, please. Quickly go there. 1 Corinthians 5. 1. Korinther 5. From night to the end. And I wrote unto you in the episode, not to company with fornicators, verse 9. On verse 9 to the end. I wrote unto you in the episode not to company with fornicators. 1 Korinther 5, verse 9. Yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters. For then we must need to go out of the world. The run away from there is means you are no longer here. For ihn zu fliehen wird, dass du nicht mehr hier auf der Erde wirst. Amen. That is why you still work with them. Deswegen arbeitest du mit ihnen. Your co-workers are not born again. Deine Mitarbeiter oder deine Kollegen sind. They have another father, which is Satan. Wiedergeboren. Sie haben einen anderen Vater. Is somebody getting it? Satan. Amen. Amen. Verse 11. Vers 11. But now I have written unto you not to keep company. If any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner, with such an one do not eat with. Praise the Lord. Amen. He said, Who called himself a brother but not choosing Christ? Wer sich einen Bruder nennt, aber nicht Jesus Christus wählt. Amen. Verse 12. For what have I to do to judge them also that are without? Do not you judge them that are within? But them that are without, God judgeth. Therefore, put away from among yourself that wicked person. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, we are completely different. Wir sind anders. Different from them. Anders als diese Welt. What we have. Was wir haben. What we use. Was wir nutzen. How and why we use them. Wieso wir das benutzen. Moses' rod. Der Stab von Mose to God's rod. Wurde zu Gottes Stab. And why was Moses given this rod? Und wieso wurde Mose dieser Stab gegeben? And what he used it for? Was hat er damit gemacht? They all came from the Lord. Kam alles vom Herrn. A rod became the only true God. Ein Stab wurde zum einzig wahrhaftigen Gott. Amen. From a rod to the rod. Von einem Stab zu dem Stab. Is somebody getting it? From a rod von einem Stab to the rod. Zu dem Stab. Praise the Lord. Yeah. The rod is Christ. Dieser Stab ist Christus Jesus. A rod is not Christ, but the rod is Christ. Ein Stab ist nicht Christus Jesus, aber der Stab ist Jesus Christus. Amen. Amen. Why and how it was used came from the only true God. Wie und wie es genutzt wurde, war kam vom einzig wahrhaftigen Gott. And no longer from Moses. Nicht mehr von Mose. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Whatever we have is Christ. Was immer wir haben, ist Christus Jesus. And how and why and how we use it, we use them must come from Him. Wie wir das nutzen, muss von ihm kommen. We are not to question him. Und wir sollten ihn nicht in Frage stellen. Amen. Amen. Because of the system of the world that we have been so used to. In dem System dieser Welt, in das wir geboren worden sind. Amen. Amen. What they call things. Was sie Dinge nennen. Praise the Lord. Halleluja. What they call things. Was sie Dinge nennen. What they call evil. Was sie böse what nennen. They call good. Was sie gut nennen. What they call bright. Was sie einer Bestechung nennen. Praise the Lord. Hallelujah. What they call things is not what we call things. Ist das, was wir Dinge nennen. Again, bastard. Wie, Bastarde beispielsweise. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Earth and heaven are different places. Himmel und Erde sind unterschiedliche Orte. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. There are a lot of differences. Es gibt viele Unterschiede. Amen. Amen. I'll quickly go through this little place and then we close. Praise the Lord. Hallelujah. The king have his own things. Der König hat seinen eigenen Besitz, heavenly things. Hat seinen eigenen himmlischen his Besitz, own water. Sein eigenes Wasser. Heavenly water. Sein himmlisches Wasser. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why he said to that woman, sie hat dazu if I give gesagt, give you my own water, wenn ich, dir mein Wasser gebe. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let's quickly go to John 4. Johannes 4. John 4. Amen. Let me start from 7 Johannes 4, Vers 7. or from 6. Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being weary with his journey, was tired. Oh, God is tired. That's what confuses people. God was müde. That's a full attention. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why if you are tired, you are surprised. So wenn du müde bist, bist du überrascht. Okay? Amen. Jesus was tired here. Weil Jesus so müde war. Sat thus on the well. And it was about the 6th hour. 7. There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, give me to drink. Give me the natural water to drink. Mir das natürliche Wasser zu trinken. But his disciples were gone away unto the city to buy meat. They went to buy meat. Jesus did not say, let us just pray that meat come out. They went to buy meat. Losgegangen, um Speise zu kaufen. Jesus hat nicht gesagt, dass er dafür beten wird, damit es auf übernatürliche Weise in ihren Schoß fällt. Vers 9. Then said the woman of Samaria unto him, how is it that thou, being a Jew, ask a drink of me, which I am a woman of Samaria? But the Jews have no dealings with the Samaritans. Verse 10. Jesus answered and said unto her, if thou knowest the gift of God, and who it is that said to thee, give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. Praise the Lord. Hallelujah. I have my own water. Ich habe mein eigenes Wasser. His water is everything. They are just different. Then alles ist einfach anders. Amen. Mm. The king have his own things. His heavenly things. Er hat seinen eigenen Besitz, seinen himmlischen Besitz. His own water. Sein eigenes Wasser. The woman said unto him, sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou that living water? Are thou greater than our father Jacob, which gave us the well and drank thereof, himself and his children and his cattle? Verse 13. Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall taste again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. The king have his own water. Amen. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Praise the Lord. He have his own everything. Er hat sein eigenes alles. His own meat. His own meat. Ah, praise the Lord. Eigene Speise. Different from Lama or Mama. Are you anders getting it? Die Gerichte dieser Erde. Praise the Lord. In John 4, verse 34. If you go there. Amen. Johannes 4. His own work. Go to John 4. Quickly Johannes go there. Johannes 4. We are seeing John 4. Then 34 shot. Johannes 4. Jesus said unto them, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Praise the Lord. Yeah. What I call meat. Was ich Speise nenne. Amen. Amen. He have his own work. John 6. Hat seine eigene Aufgabe. John 6, please. Johannes 6. Since we are still in John. Amen. Here. We are already in John here. Jesus answered, verse 29, and said unto them, this is the work of God, that you believe on him whom he has sent. The work of God is to believe the finished work of Christ. Amen. Das Werk Gottes, das fertige Werk von Jesus Christus zu glauben. He is not here to take things from Satan and turn it to now become his own. Er ist nicht hier, um Dinge vom Satan umzuwandeln, damit es dann seiner ist. He have his own Er hat things. seine eigenen Sachen. Even here on earth. Auch hier auf Erden. Amen. They are all in heaven. Alles ist im Himmel. Amen. His things are all in heaven. Sein Besitz ist im First Himmel. Peter 1:4 said their things are reserved for us in heaven. Die Dinge des Herrn sind für uns Kinder im Himmel reserviert, Amen. That is zurückgelegt. 1 Peter 1:4. Erster Amen. Petrus It's 1,4. things are reserved for us in heaven. Dinge sind für uns im Himmel In zurückgelegt. Mark 10, he said, go and sell everything and give to the poor so that you have treasure in heaven. Markus 10 steht, geh You know that? und verkauft alles und gibt es den Armen, damit ihr Schätze im Himmel habt. Is somebody getting it? Go and sell all you have Geht, here verkauft alles, was ihr and habt. give to those I call the poor. Und gebe es denen, die ich die Armen nenne. Before you can have, because you cannot have both. Dann kannst du nicht beides Are haben. you getting it? What I give you is myself alone. Denn was ich euch gebe, bin ich selbst. What I give you is my property. Was ich euch gebe, ist mein Besitz. If you cannot have both, Du kannst nicht beides haben. go and sell everything and give to those I call the poor. Gebe es denen, die sie, denen man die Armen nennt. And so that you have treasure in heaven. Damit ihr Schätze im Himmel habt. It's, I hope you understand it. So that you can have what I have for you. Damit wir das haben, was er für uns hat. Again, he have his own water. Er hat sein eigenes Wasser. There's no amount of water you drink here that can save you. Egal wie viel Wasser du trinkst, das kann dich nicht retten. And that you will not drink again. Oder dass du nicht mehr nochmal trinken You willst. taste again. But he said, my water is Aber er sagt, mein forever. Wasser ist für immer. Praise the Lord. Amen. No amount of water here. If you let you drink the whole well, you will taste Egal wie viel again. Wasser es ist, du kannst den ganzen Brunnen austrinken, aber du wirst irgendwann wieder Durst haben. It is temporary. Es ist But zeitlich. my water Aber mein Wasser, that no man can give you, that no man can give was you, kein Mensch dir geben kann, except me, außer ich alleine, is a permanent water. ist beständiges Wasser. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You will never taste again. Du wirst niemals wieder durstig sein. The king have his own joy. Der König hat seine eigene Freude. Amen. Amen. My joy. Meine John Freude. 15. We are Johannes seeing John here. 15. John 15, verse 11. He have Johannes his own 15, joy. 11. These things have I spoken unto you, that my joy may remain you. My own kind of joy. Meine Freude. Praise the Lord. That my joy Damit meine may Freude remain in you. in euch bleibt. That your joy may be full. Damit eure Freude zur Fülle kommt, völlig werde. You have his own Er hat peace. seinen eigenen John Frieden. 14:27. Johannes 14, 27. My peace I give unto you, Meinen Frieden gebe not ich as euch, man giveth. Nicht so wie der Mensch ihn gibt. Praise the Lord. Halleluja. You have his own all. Er hat sein eigenes Wort. Everything, including his own word. Auch sein eigenes Wort. The word that I speak unto you, Die Worte, die ich zu euch my spreche. word that I speak unto you, Mein Wort, das ich zu euch their spreche. spirit, their Zum life. Geist und Leben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You have his own rest. Er hat seine eigene Ruhe. Is somebody getting it? Come unto me, all you that labor. I will give you rest. In Matthew 11. Kommt alle her zu mir, die mühselig beladen seid, ich gebe euch Ruhe. My own kind of rest. Meine Ruhe. That is different from what they call rest. Die anders als das, was sie Ruhe nennen. Praise the Lord. Halleluja. You have his own property. Er hat sein Everything. eigenes His own life. Sein eigenes Leben. We have his own life today. Wir haben sein Leben heute. Are you getting it? Amen. It's a kind of fruit. Seine Frucht. The fruit of the Spirit. Die Frucht des Geistes. You go to Galatians 5, it's there. In Galater 5 His lesen own wir das. faith, his own love, Sein his own Glaube, endurance, everything. seine Liebe, seine Geduld, seine Ausdauer. He have his own gift. Hat seine eigene Gabe. Are you getting it? His own children, his own husband, his own wife. Seine eigenen, seine eigene Ehe, seine eigene Ehe und seine eigenen Kinder. Praise the Lord. Halleluja. So we stop here, please. On Sunday we go further. Amen. Amen. As the